Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind heute Nacht unter uns, das Fernsehen ist nicht dabei. Und wir haben eine Freithemensendung, eine Freithemennacht, wie immer, mittwochs. Die Telefonnummer nochmal, 0800 5678 111. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an. Erster Anrufer heute Nacht ist Uli und Uli ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Hallo Uli. Ich rufe ja aus Tokio an. Du rufst aus Tokio an? Ich wollte, ja. Aha. Und ich wollte sprechen über die Begeisterung der Japaner, insbesondere der Japanerinnen, für Oliver Kahn. Ehrlich? Ja. Die kennen Oliver Kahn, die Japanerinnen kennen Oliver Kahn. Ja, sie lieben Oliver Kahn und die Gründe dafür sind eben sehr schwer zu verstehen. Oliver Kahn hat ja hier erfolgreich gespielt, ja, bei der WM, ja, und hat auch eine sehr gute Leistung gebracht, wurde, ja, von allen gelobt, bester Torwart und so weiter. Ja. Und dann haben die Prinzen ja noch einen Song rausgebracht über Oliver Kahn. Ja. Und die Musikgruppe, ne, die Prinzen. Ja, ja, ich weiß, ja, ja. Da gibt es ja auch eine japanische Fassung und eine Karaoke-Fassung. Aha. Von diesem Song, also der, ja, wurde ins Japanische übersetzt und auf der CD ist auch eine Karaoke-Fassung und die wird auch in Japan verkauft. Das heißt, diese Platte, wir haben so eine Verzögerung, glaube ich, deswegen können wir uns nicht so ganz schnell unterhalten. Das heißt, diese Platte ist in Japan auch gut verkauft, oder gar ein Bestseller. Also die genauen Zahlen weiß ich nicht, aber ich habe von verschiedenen Leuten gehört, dass sie die unbedingt haben wollen, ja, und dass die Übersetzung eben auch speziell für den japanischen Markt gemacht wurde, mhm, und auch die Karaoke-Version speziell dafür. Und ich selber habe die Platte eben auch schon benutzt in meinem Unterricht, also mit meinen Studenten. Und Oliver Kahn ist eben allen ein Begriff und es ist einfach sehr schwer nachzufühlen, warum das so ist, warum er so beliebt ist. Denn in Deutschland, aus unserer Perspektive, ist er ja eher so eine Art, so ein Muffel, so ein mies, ja, so ein, aber ich glaube, ein Typ, der nie lacht. Ja, aber ich glaube, dass er hier, sage ich als Nicht-Fußballkenner, habe ich das auch mitbekommen, dass er nach der letzten WM doch ein großes Ansehen genießt und meine Mama, die sich eigentlich auch nicht für Fußball interessiert, ist ein großer Anhänger von Oliver Kahn und findet ihn auch ganz toll. Er scheint irgendetwas sehr, sehr Sympathisches zu vermitteln. In seinem Ehrgeiz, vielleicht auch in seiner Bodenständigkeit oder so. Aber die Japanerinnen, finden die ihn auch äußerlich attraktiv, weißt du das? Ja, ich habe verschiedene Japanerinnen deshalb befragt. Es ist ja immer sehr schwer, da genaueres zu entlocken. Es geht eben in Japan gar nicht um die äußeren Aspekte. Also was in Japan sehr, sehr wichtig ist, ist eben die Einstellung der Leute. Es gibt also, wichtig bei Oliver Kahn ist, dass er immer wieder versucht, was zu erreichen, dass, ja, er immer wieder dass er sehr vertrauenswürdig ist, ja, wurde gesagt, dass er eben Captain ist, dem man sehr vertrauen kann, ja, dass er nie aufgibt, ja, und ja, es gibt dafür auch, es gibt ja auch eigene, also, Worte, die man in der japanischen Sprache, deren Bedeutung man dann im Grunde genommen auch immer so erfüllen muss, ne? Also Gambaru zum Beispiel, ne? Was heißt das? Anstrengen. Ja, Gambaru heißt eben einfach die eigene Einstellung straffen, also, ja, immer wieder sich anstrengen, egal ob man es schafft oder nicht und also immer es aufgeben und sowas. Es sind dann wohl die berühmten inneren Werte, die in Japan überzeugen. In Sachen Oliver Kahn. Ja, ne? So sieht's aus. Also ist einmal die inneren Werte, die Vertrauenswürdigkeit, dann natürlich auch die Tatsache, dass er von hier aus gesehen ein Ausländer ist, also ein Exot. Ja. Sind denn, Uli, wenn ich dich frage, weiterfragen darf, sind denn andere deutsche Fußballer auch berühmt und beliebt oder ist das wirklich ein ganz großes Phänomen, dass Oliver Kahn nun der Superstar ist in Japan? Ja, es haben jetzt verschiedene Fußballer hier gespielt vor der letzten WM. Also die wurden ja dann auf ihre alten Tage hierher abgeworben. Ja. Und, also Guido Hufall zum Beispiel oder Litti eben. Ja. Litti aus Köln, ja, der wieder zurückgegangen ist. Und ja, Litti zum Beispiel ist ja auch sehr beliebt gewesen. Mhm. Das ist natürlich auch, ich weiß nicht, ne? Das, also es gibt Leute, die sagen, das läge daran, dass er so klein war, so klein wie Japaner. Ja, vielleicht identifizieren die sich dann eher damit. Nein, das wird natürlich nicht der Grund sein. Ist denn der Oliver Kahn auch so oft in Japan? Ist er in Talkshows? Tritt er in Shows auf, in Unterhaltungssendungen? Ja, jetzt ja nicht mehr. Also jetzt ist er wieder in Deutschland aktiv und wieder zurück, aber er geistert ja immer noch durch die Medien. Ja. Und zweitbester Weltfußballer, ne? Ja, ja, zweitbester. Dieser Punkt, also dass er zweitbester ist, ist in Japan wahrscheinlich viel besser, als wenn man der Erstbeste ist. Ach so. Wenn man dann auch so einen Mitleidsbonus bekommt. Ja, ja, ja. Und, ja. Das ist einfach, ist in Japan ziemlich wichtig. Jetzt ist ja aktuell, dass ein Japaner in die deutsche Bundesliga wechseln soll. Also zum ersten Mal seit 20 Jahren, glaube ich, oder seit 10 Jahren, dass wieder ein Japaner in Deutschland spielen soll. Mhm. Und Takahara, ne, soll nach Hamburg, zum Hamburger SV gehen. Und der war jetzt, habe ich gehört, in der letzten Saison, die jetzt hier gerade beendet wurde, in der J-League, also in der japanischen Bundesliga, mhm, wurde der zum besten Spieler gewählt. Aha. Und da sind also alle Japaner jetzt extrem stolz auch, dass er nach Deutschland geht. Und man, aha, kann wiederum die Trikots vom HSV auch schon kaufen. Aha. Demnächst dann eben auch Gruppenreisen buchen für 3 Tage nach Hamburg mit einem Spiel. Also ist doch eigentlich alles wunderbar, ne? Sehr völkerverbindend, obwohl wir so weit auseinander wohnen, die Japaner und die Deutschen. Ja, es ist... ja, es ist natürlich sehr völkerverbindend, genau wie die WM das ja auch war. Ja. Das ist ja auch ganz gut verlaufen und alle freuen sich auf die nächste WM. Oli Kahn soll teilnehmen, aber es ist halt trotzdem schwer zu verstehen. Ja, wenn ich mich recht erinnere, ich habe in Sachen WM nicht viel Fernsehen geguckt, aber ab und zu schon mal und vor allen Dingen natürlich auch die Nachrichten. So ist doch auch damals schon unsere Mannschaft, die deutsche Mannschaft, von den Fans in Japan mit großer Freude, mit großem Jubel aufgenommen worden. Es standen sehr viele Leute immer vor den Hotels und haben applaudiert, wenn die Jungs aus den Bussen ausstiegen und so weiter. Ja, das ist völlig richtig. Man muss hinzufügen, das galt natürlich für alle Teams, gerade für die Teams, die Stars mitgebracht haben. Beckham, mhm, auch Batistuta, Zidane. Ja. Und ich war... Also für die deutsche Mannschaft galt das natürlich auch. Ja. Leider hat sie ja nicht nur an einem Ort gespielt und hätte sich das noch ein bisschen aufschaukeln können. Mhm. Aber ich habe die Spiele gesehen im Goethe-Institut und da war eine große Leinwand aufgebaut und da gibt es auch so eine große Halle, also es gibt im Grunde genommen 2 große Säle. Die waren bei den Spielen dann rappelvoll und die meisten Zuschauer waren eigentlich auch Frauen, mhm, die dann also für Olli und für Deutschland sich wahnsinnig begeistern konnten, mit Deutschland-Trikot da waren und also wahrscheinlich begeisterter waren als unsere Fans in der ersten Bundesliga. Also das hören. Ich dachte ja sowieso, dass in Japan der Anteil der Frauen unter den Zuschauern viel höher sei als, ja, in Deutschland. Ich glaube, das stimmt auch. Also, dass die sich für uns so freuen und einsetzen, das hören wir natürlich sehr gerne. Das ist ja interessant. Jetzt rede ich hier mit Uli, der zurzeit in Tokio ist, über Oliver Kahn. Das ist ja schon ganz schön schräg. Jetzt frage ich dich, Uli, warum bist du in Tokio? Ja, ich unterrichte hier an der Uni. Aha. Lehre also deutsche Sprache und deutsche Soziologie. Aha. Und habe also auch speziell für meine Studenten, die sich jetzt auch hier zahlreich versammelt haben, mal so eine praktische Stunde angesetzt, wo ich so ein bisschen auch deutsches Internet und Internetadressen und auch deutsches Radio im Internet vorstelle, ja, weil man ja jeden Tag auch deutsches Radio jederzeit kostenlos hören kann. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Hörübung. Das heißt, du hörst uns, unsere Sendung, ab und zu in Tokio via Internet. Ganz genau. Schnell. Jeden Morgen eigentlich, weil wir durch die Zeitverschiebung fängt das hier morgens um 9 an und ich gehe dann immer so gemütlich zur Uni und bevor ich dann richtig unterrichten muss, pfeife ich mir noch die Sendung rein. Das ist ja lustig. Das heißt, jetzt ist es 9 Uhr bei euch ungefähr, kurz nach 9? Morgens. Ja, ganz genau, 10 nach 9. Mann, ich gehe davon aus, dass du auch fließend Japanisch sprichst. Als Mensch in Japan darf ich mich nicht so sehr loben. Also ich arbeite sehr daran. Meine Sprachlehrerin habe ich auch einbestellt. Also ich spreche Japanisch und mache auch meine Vorlesung in Japanisch, ja, aber das ist alles noch so, sagen wir mal, Mittelmaß. Also ich weiß ja, dass hier in Nordrhein-Westfalen, vor allen Dingen in Düsseldorf, einige, ich weiß nicht wie viele, aber doch eine ganze Menge japanische Bürger, also Menschen, die aus Japan kommen, wohnen und leben. Ich würde dich bitten, einen ganz kleinen Gruß auf Japanisch den Japanern, die hier in Nordrhein-Westfalen wohnen und leben, jetzt zu sagen. Hi, hallo, Nordrhein-Westfalen, Schu, ni, Seikatsu, Shiro, Nihonji, ni, Tokio, Tokio, Daidaku, Kumaba, Campus, Kara, Hontoni, Yoroshiki, Onegashimasu. Wow, ich beneide dich sehr, dass du das kannst. Das klingt sehr schwer und sehr, es ist wahrscheinlich sehr schwierig zu lernen. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander geredet haben, Uli. Und ja, ich mich auch. Wünsche einen erfolgreichen Unitag heute. Halt, eine Frage noch. Wie feiert ihr in Tokio nächste Woche Weihnachten, also den Heiligen Abend? Naja, also ich habe ja meine eigene Familie hier und wir feiern natürlich so wie in Deutschland auch im Grunde, ja, mit einer kleinen Bescherung und so weiter. Ja, wie feiern die Japaner? Also den eigentlichen, das ist ja alles importiert, diese ganze Weihnachtsgeschichte nach Japan. Ja. Genau wie die Hochzeitsriten. Also diese Weihnachtsriten sind natürlich, also es gibt sehr viel Konsum und man beschenkt sich auch. Mhm. Aber es ist nicht in dem Sinne, es ist nicht so so eine Familienzeit in dem Sinne wie in Deutschland. Ja. Es gibt auch eigentlich keinen Feiertag, also die Papis müssen eigentlich in der Regel arbeiten gehen. Aha. Und man beschenkt sich dann am 25., man hat auch keinen Baum. Mhm. Aber natürlich stehen die Bäume andererseits immer vor den Kaufhäusern groß und geschmückt. Mhm. Ja, es ist ein bisschen reduziert im Verhältnis zu Deutschland. Es ist nicht so der ganz große Jahresabschluss, weil es ja auch kein christliches Land ist. Ja. Aber es wird auf jeden Fall auch mitgemacht. Hm? Aha. Also, dann wünsche ich dir, deiner Familie, ihr feiert es im traditionell europäisch-deutschen Sinne, schöne Weihnachten, alles Gute und herzliche Grüße nach Tokio. Tschüss, Uli. Tschüss. Jo. Detlef ist jetzt bei mir. Guten Morgen. 43 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Hallo, Detlef. Du rufst nicht aus dem Ausland an? Nein. Ein Deutscher. Aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Ruhrgebiet, naja, das ist ja fast um die Ecke. Ist ja auch für uns Kölner ist das ja auch Ausland. Aber schönes Ausland. Detlef, um was geht's? Ja, und zwar habe ich einen Fetisch. Ich trage gerne kurze und bayerische Lederhosen, diese knielang oder ganz kurze. Kurze und, oder knielange Lederhosen, bayerische, ja, Lederhosen. Und das rund um die Uhr. Wie rund um die Uhr? Zur Arbeit auch? Ja, sicher. Wie sicher? Was arbeitest du denn? Ich bin Kraftfahrer. Und dann fährst du Kraft mit einer bayerischen Lederhose? Ja, richtig. Und hast darüber noch eine andere Hose, oder wie? Nein. Ganz normal, diese. Achso. Ja, sicher, im Winter geht das ja. Wenn du die längeren, die gehen dann übers Knie. Ja, mit den langen Socken. Ja. Und das ist ein Fetisch für dich. Mhm. Das heißt also, das hat eine sexuelle Komponente. Ja, richtig. Inwiefern? Erklär mal. Ja, dass ich das beim Sex auch brauche. Ne? Also ohne Lederhose geht's nicht. Hast du unter der Lederhose eine Unterhose noch an? Ja klar, ganz normal. Mhm. Und natürlich der Partner oder die Partnerin sollte auch. Bist du bisexuell? Ja, richtig. Ah ja. Aber nutzt sich das nicht ab, dieses Gefühl der Erotisierung, wenn man das den ganzen Tag anhat und immer anhat? Nee, das steigert sich sogar von Jahr zu Jahr. Also schon aus der Kindheit her. Also den ganzen Tag bei der Arbeit hat Detlef die Lederhose an, die bayerische Lederhose, im Sommer die kurze natürlich, versteht sich. Und dann bei diversen sexuellen Begegnungen in der Freizeit dann auch. Ja, richtig. Hast du da spezielle Hosen in der Freizeit oder trägst du die du tagsüber anhast? Nein, ich habe bestimmt 50 Stück im Schrank. 50 Stück? Ja, und auch ganz tolle dabei, so bestickte und so weiter. Die kosten enormes Geld auch zum Teil. Ich weiß, da gibt es in den Alten traumhaft schöne Lederhosen zu kaufen. Ja, da sind welche dabei, die haben ein paar tausend Mark gekostet. Ja. Nee, und die wechsel die natürlich nicht, die ich hier bei der Arbeit anhabe, nehme ich dann nicht abends mit dem Bett, ist klar. Ja. Versuche mal, das zu erklären, warum dich das erotisiert und sexuell so anmacht. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, es ist der Geruch des Leders und ich habe auch so eine leicht devote Art dabei. Aber dann könnte das ja auch eine andere Lederhose sein, dann müsste es ja keine bayerische Lederhose sein. Nee, das muss eine kurze oder eine knielange sein. Eine lange interessiert mich nicht. Mhm. Also der Geruch des Leders ist es dann nicht alleine? Nein, also ich weiß es nicht, woran es liegt. Also. Mhm. Wie bist du darauf gekommen? Du bist jetzt 43, sagte ich also, mal. Definitiv, seit meinem 11. Lebensjahr trage ich diese Hosen gerne. Das heißt, du hast quasi als Kind schon gemerkt, dass dich das irgendwie antörnt? Ja. Mhm. schon in der Schule. Ich meine, zu meinem Jahrgang, da waren ja noch einige, die das in der Schule auch getragen haben. Ja. Aber schmunzeln denn deine Sexualpartner oder Partnerinnen nicht, wenn du da mit der bayerischen Lederhose im Bett liegst? Ja, na klar. ist auch so. Ein bisschen schwer, wahrscheinlich verständlich zu machen, ne, oder? Ja, na klar, ist auch. Ich werde auch blöd angeguckt. Mein hier Ruhrgebiet ist nicht gerade Hochburg der Lederhose. Wie sieht das denn dann im erotischen oder beim erotischen Spiel aus? Du bist sonst gänzlich nackt und hast nur diese Lederhose an. Mhm. Dann aber keine Unterhose drunter. Nee, dann nicht. Ja. Und ich meine, da kann man natürlich schöne Spiele machen. Die sind vorne mit zwei Reißverschlüssen und mit einer Klappe. Ja. Ist relativ praktisch. Ja. Ja, diese Klappen, die kenne ich auch. Ich habe eine Zimmermannshose, wenn du das vielleicht kennst. Mhm. Da ist auch so ein Reißverschluss, so zwei Reißverschlüsse mit so einer Klappe, wo man die Hose so öffnen kann. Mhm. Behältst du dann die Hose während des gesamten erotischen Spiels an oder ziehst du sie dann doch irgendwann aus oder lässt sie dir ausziehen? Lass sie ausziehen. Mhm. Gibt es Gleichgesinnte? Habe ich erst gedacht, nicht. Und durchs Internet habe ich gesehen, also es gibt Tausende. Soll man gar nicht meinen. Ach, die auf bayerischen Lederhosen stehen? Ja, also es gibt ganze, wie nennt man das heute im Internet, diese Newsgroups oder ich kenne mich da nicht so aus mit den Fachbegriffen. Mhm. Auf jeden Fall so Interessengemeinschaften halt. Und das sind also etliche. Verrückt. Auch hier, auch vor allen Dingen viel im Kölner Raum, soll man gar nicht meinen. Ja, die Jecken Kölner, die machen natürlich alles mit, das ist klar. Aber erzähl doch mal ein bisschen von den Reaktionen deiner Partner oder Partnerin. Ach, nur für sich, das ist Unterschied. Manche haben natürlich nur gelacht und manche, die konnten überhaupt nicht drauf. Mhm. Und dann gab es welche, denen hat das richtig gefallen. Das waren dann aber auch welche, die so im Leder schon was anfangen konnten. Mhm. Gab es auch schon mal so einen Fall, dass jemand zu dir gesagt hat, nee, komm, ist mir ein bisschen zu schräg oder habe ich keinen Bock drauf? Ja, sicher. Das auch. Mhm. Klar. Jetzt wechsle ich aber auch nicht so oft die Partnerin. Also ich habe da nicht so viele gehabt. Bist du denn jetzt im Moment in festen Händen? Nein. Ich suche ja noch. Aber da was passendes finden, ist nicht so einfach. Muss es denn auch eine Frau mit Lederhosen sein? Nö, nicht. Ja, aber das ist ja auch eine interessante Frage. Du magst das an dir so gerne. Dich erotisiert das irgendwie. Du magst das, wenn jemand an deiner Lederhose herumspielt oder weiß ich was. Magst du es denn umgekehrt genauso, dass dein Partner oder deine Partnerin eine Lederhose anhat? Nach Möglichkeit schon. Auch eine bayerische Lederhose? Ja, richtig. Mhm. Oder überhaupt ein Ledershort wenigstens. Ja. Müsste aber schon sowas Kurzes sein oder eben knielang. Ja. Bist du da auf Kontaktsuche schon gegangen im Internet, um so Beispiel zu finden? Ist aber nicht das Wahre, das findet man also. Mhm. Entweder war es zu weit weg, aber habe ich noch nichts gefunden. Bist du mehr auf Frauen orientiert oder mehr auf Männer? Ich würde mal sagen, mehr auf Männer. Mehr auf Männer. Wo lernst du deine Partner, deine Geschlechtspartner kennen? Ja, ich habe durch Zeitungsannoncen schon versucht und auch durch den Beruf halt. Durch aber den Beruf? Jetzt, weil du viel rumkommst, oder wie? Ja, richtig. Mhm. Da lernt man doch Land und Leute kennen. Ja. Und ich werde auch zum Teil einfach angesprochen dann halt. Wie gesagt, ich habe die Hose ja mal an. Ja. Und daran sehe ich ja, dass die Reaktion gerade von Männern sehr, sehr positiv ist. Ja gut, aber das muss ja noch kein Sekt. Ach, nur ist er weg. Nur ist der Detlef. Aber ich glaube, wir waren auch so fertig. Er hat ja alles erzählt. Und ich kann ihm nur wünschen, dass er bald eine schöne oder einen schönen findet mit Lederhose. Oder vor allen Dingen, dass derjenige dann seine Lederhose auch sehr schön findet. Yvonne ist da. Und Yvonne ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Yvonne. Dein Thema. Mein Thema ist einerseits schön, andererseits scheiße. Weil also ich habe erfahren, dass mein Vater noch ein Kind gezeugt hat. Mhm. Und ich also noch irgendwo da draußen einen Halbbruder rumzuschwören habe. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist Anfang 60. Anfang 60. Und wann hat er das Kind gezeugt? Also noch bevor sich meine Eltern kennengelernt haben. Das heißt, vor wie vielen Jahren? Über 30. Also derjenige, der muss jetzt über 30 sein, Ende 30. Also bevor deine Eltern sich kennengelernt haben? Mhm. Was ist denn da? Das ist doch keine schlimme Nachricht. Dass überhaupt nicht. Eigentlich eine total geile. Also ich muss mal ein bisschen ausholen. Und zwar vor über einem Jahr habe ich bei meinen Eltern so ein bisschen im Fotoalbum rumgeguckt und sehe so meinen Vater mit so einem Kind auf dem Bild. Ne? Mhm. Sag so zu meiner Mutter, Mensch, das ist Joe, das ist Spaß. Ne? Mensch, sieht aus wie Papa, könnte ja Papas Kind sein. Wie sie reagiert hat, so, ja, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, musste ihn fragen. Mhm. Naja, ich natürlich, dachte, was ist das eine Reaktion? Bin zu meinem Vater hin, der hat mich gleich angeschrieben, was kam zu meinen Sachen rum und so weiter und so fort. Und meine Mutter sagte halt immer, sie kann nichts sagen. Sie hat zu ihm gesagt, sie sagt nichts darüber und sagt auch nichts. So, dann habe ich das erstmal sacken lassen. Also ich hatte auch meinen Bruder, ich habe jetzt noch einen Bruder, also auch mein richtiger Bruder, ne? Mhm. Und dem habe ich das auch erzählt und er meinte, naja gut, eigentlich ist es ja so, dass das ja nicht unser Leben verändert. Also ob das nun so ist oder nicht, ist eigentlich auch wurscht. Ja. Also mein Bruder reagiert da voll, also kühl, sage ich mal, ja. Mhm. Und ich natürlich, ich bin ja ganz anders als mein Bruder. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann erstmal dabei belassen, weil ich dachte, wenn mein Vater nicht darüber reden will, dann will er halt nicht drüber reden. Ne? Und gestern hatten meine Mutter und ich halt so einen Ausspracheabend, irgendwie haben total lange Quatsch und es war voll schön und ja, dann habe ich sie halt belöchert, weil mich hat es schon bedrückt. Also es ist jetzt über ein Jahr her gewesen, ne, ja. Die Sache. Und mich hat das halt schon bedrückt und immer wenn ich dran gedacht hätte, ist mir echt was hochgekommen, ja. Ja. Und dann hat sie halt schon mit der Sprache rausgerückt. Das heißt gestern Abend erst? Gestern Abend erst. Du weißt es erst seit gestern Abend, dass da noch irgendwo in der Welt ein Halbbruder auf dem Weg ist? Nein, ich habe es eigentlich schon geahnt, seit diesem Foto, als ich das ja gesehen habe, aber seit gestern Abend weiß ich es definitiv. Definitiv. Das ist die schöne Seite ist, dass es so ist. Du hast gerade am Anfang gesagt, es ist irgendwie sowohl schlecht als auch gut, über was ich ja reden will. Was ist ja das Schlechte? Naja, das Schlechte ist halt, dass mein Vater das ja irgendwie hat verheimlicht. Ne? Mhm. Also aber deine Mutter wusste das ja. Meine Mutter wusste das ja, aber sie hat, also bevor die geheiratet haben, hat mein Vater halt zu ihr gesagt, pass auf, so und so ist es. Ich habe da und da das Kind, ja, er hat jetzt auch 18 Jahre lang Alimente gezahlt und alles. Aber hatte meiner Meinung nach, also beziehungsweise meiner Mutter Meinung nach gar keinen Kontakt mehr zu dem Kind. Aber er hat auf jeden Fall zu meiner Mutter gesagt, ich möchte nicht, dass du darüber redest, ich möchte nicht, dass du das unseren Kindern erzählst oder was weiß ich, ja. Wie blöd eigentlich, warum eigentlich? Ich glaube, ja, da gar nichts bei gewesen. Weißt du, das ist ja das Problem, was ich dabei habe. Ja. Er wird ja irgendeinen Grund haben, warum er das Ganze verschweigt. Vielleicht ist es ihm einfach peinlich. Vielleicht ist es ihm einfach peinlich, vielleicht steckt aber auch mehr dahinter. Vielleicht, ja. Hat deine Mutter denn keine Idee? Nein. Nein. Also wir haben gestern rumspekuliert, aber das heißt, niemand weiß, wo dieses Kind ist, ja, welches nun 30 Jahre schon alt ist. Niemand weiß, wo es lebt. Nee. Vielleicht weiß es mein Vater, ich ja weiß es nicht. Da wäre ja der nächste Schritt, dass du deinen Vater ansprichst darauf. Ich kann das irgendwie nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe so eine Angst irgendwie davor. Ich hab so eine Angst. Weil es ein Tabu ist. Ja, genau. Ich habe so eine Angst, in seiner Vergangenheit zu kramen. Weißt du, vielleicht hat er irgendeinen Grund und vielleicht ist es irgendwas, was mich erschreckt, was noch schlimmer wäre, das zu erfahren, als ich habe tierische Angst davor. Ich weiß nicht, das ist einfach Feeling, weißt du? Das ist einfach Feeling. Und ich bin echt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Einerseits. Was meint deine Mutter denn? Meint deine Mutter auch, dass da irgendwie was sehr Seltsames vielleicht? Ja, das denkt meine Mutter auch. Aber was könnte es denn sein? Ja, weiß ich nicht. Weißt du, was könnte das Schlimmste sein? Nehmen wir den schlimmsten Fall an. Ja, das Schlimmste könnte sein, weiß ich nicht, dass er das Kind befummelt hat oder was weiß ich und es nicht mehr sehen durfte oder sowas hat oder dass er die Frau vergewaltigt hat. Sowas, weißt du, ja. Das wäre das Schlimmste. Ja, das wären die schlimmsten Sachen, ja. Also alles andere wäre nicht schlimm. Mit allem anderen könnte nee man... Nee, natürlich. Mhm. Also vielleicht war es eine Prostituierte oder was weiß ich. Wäre ja auch nicht schlimm. Das wäre überhaupt nicht schlimm. Nee. Überhaupt nicht. Nee. Weil, mein Gott, kann passieren, also, weißt du? Das hast du gerade richtig gesagt. Das waren auch meine spontanen ersten beiden Überlegungen. Es ist ein Kind aus einer Vergewaltigung. Oder es ist, dass er das Kind irgendwie wirklich bekrapscht hat früher. Ich hab tierische Angst. Ich will nicht in eine... Weißt du, vielleicht hat er das, verschweigt er das auch alles, um den Familienfrieden zu wahren. Mhm. Und wir sind seit eigentlich... Also gut, meine Eltern, die haben nichts mehr miteinander. Irgendwie, die leben halt noch so nebeneinander her, irgendwie in der Wohnung. Aber wirklich lieben tun sie sich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass bei denen noch was läuft. Aber es ist auch ein anderes Thema. Es läuft zumindest irgendwo harmonisch, ja. So, auf jeden Fall, die Sache ist jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit. Das heißt bei euch, dass da noch ein Halbbruder existiert. Ja. Und du bist aufgeregt und interessiert und eigentlich auch irre neugierig. Und irre enttäuscht und irre enttäuscht. Aber du würdest eigentlich sehr gerne diesen Menschen kennenlernen. Natürlich. Sehr gerne, ne? Klar. Ich meine, stell dir auch mal vor, wie unverantwortlich das eigentlich von meinen Eltern war, mir sowas nicht zu sagen. Stell dir mal vor, ich hätte den irgendwo kennengelernt. Ja. Wäre mit dem in die Kiste gehüpft. Ja, klar. Also ich kann nicht auch sehr nachvollziehen. Wenn ich so etwas erfahren würde oder erfahren hätte früher, wäre ich auch wie elektrisiert. Und wäre auch ganz, ganz wibbelig und würde denken, ich will den kennenlernen. Wer ich weiß. Bin auch gekränkt. Bin auch echt tierisch gekränkt. So, ich würde Folgendes vorschlagen wollen. Dein Vater ist ein ausgesprochen erwachsener Mensch von 60 Jahren. Mhm. Ist er gesund? Naja, einigermaßen. Also hat halt Leute, ich weiß nicht, der redet nicht so auch über. Naja gut, aber er ist nicht irgendwie schwer krank, dass er nein, herzkrank ist oder nein, dass er sich nein nicht aufregen darf oder so. Nein. Ich finde, dann ist er auch, sollte er stark genug sein und manns genug sein, eine solche Frage auszuhalten? Ich finde, dass du ihn ansprechen solltest. Aber vielleicht ist da irgendwas, womit er auch selber nicht umgehen kann, verstehst du? Dann, vielleicht ist da was wirklich den Familienfrieden zerstört und da ist es mir doch lieber, da gar nicht drüber zu reden und dann ist es halt so und dann, mein Gott. Du kannst es doch mal du kannst es doch einfach mal versuchen. Ich hab's doch damals versucht gehabt und seine Reaktion, die hat mich so geschockt, ja, dass ich mich danach gar nicht mehr, ich hab mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Ich hab mich nicht getraut und deswegen hat auch gestern meine Mutter mir das erzählt, weil ich gesagt habe, das bedrückt mich, aber ich trau mich, ich bring's nicht. Ich bring's aber deswegen nicht, weil ich Angst habe, dass es für ihn so super unangenehm ist. Und gleichzeitig, weil ich Angst habe, da irgendwas zu erfahren, was mich vielleicht auch irgendwo schockt. Und gleichzeitig Angst habe, dass irgendwas zu erfahren, was unseren Familienfrieden irgendwie, ja. Dennoch würde ich es noch einmal versuchen. Ich würde es noch einmal versuchen, vielleicht auch wirklich so mit dem, vielleicht auch in dieser Formulierung, dass du einfach sehr interessiert bist und auch sehr neugierig. Dass du aber respektierst, wenn er wirklich nicht drüber sprechen will, dann wirst du das akzeptieren und hinnehmen. Aber du würdest halt gerne nochmal den Versuch machen und wenn es irgend möglich wäre, wärst du sehr glücklich, wenn du diesen Menschen kennenlernen könntest. Leg ihm das doch so als Möglichkeit hin. Ja, aber ich weiß schon jetzt, wie er reagiert, weißt du? Ich weiß es einfach. Ich weiß es. Und guck mal, wenn er mir das bis jetzt nicht gesagt hat, stell dir doch mal vor, ich hätte es doch irgendwann erfahren. Spätestens, sag ich mal, wenn er nicht mehr am Leben wäre. Ja, das wird ihm egal sein dann vielleicht. Ja, das ist ziemlich kaltblütig, sowas. Also Yvonne, auch wenn du sagst, ich weiß, wie er reagiert, dennoch würde ich sagen, versuch es nochmal. Was willst du sonst tun? Ich weiß es. Ja, die Alternative ist, dass du dich zurückziehst und dich nervst und grübelst. Versuch es nochmal. Da kannst du dir für dich wenigstens sagen, ich habe alles ausprobiert. Ich bring das nicht über mich. Ich bring das nicht. Dann schreib ihm einen Brief. Ja, schreib ihm vielleicht einen Brief. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da schaukeln sich die Emotionen auch nicht so hoch. Und du kannst genau überlegen, du kannst die Formulierung genau überlegen, schreibst den Brief, lässt ihn mal eine Nacht liegen, liest ihn dann nochmal neu, berichtigst ihn und schickst ihn dann weg. Wie kann man mir das so lange verheimlichen? Ich verstehe das nicht. Naja, ich verstehe das einfach nicht. Weißt du, ich habe so das Gefühl, er hat mich um was ganz Schönes in meiner Kindheit gebracht, nämlich noch einen Halbbruder zu haben. Ich habe so das Gefühl... Das kannst du ihm ja auch schreiben. Ich glaube, je länger ich jetzt nachdenke, ich glaube, das ist der beste Weg. Weil so ein, vielleicht ist es das, ja. Ja, sonst schaukelt sich das vielleicht so hoch mit den Aggressionen. Aber ich kann, weißt du, ich kann auf der anderen Seite kann ich das gar nicht machen, fällt mir gerade ein. Weil meine Mutter hat ihm versprochen, mir das nicht zu erzählen. Und wenn ich jetzt sage, dann weiß er ja das, dann verrate ich ja sie auch damit. Das heißt, du musst mit deiner Mutter erstmal beraten, wie du das rausbekommen haben könntest. Ja. Das ist der erste Schritt. Da müsste man nochmal irgendwas sich ausdenken. Da wird es irgendeine Brücke geben und finden, finde ich. Ich weiß auch, wie der heißt. Meine Mutter hat mir das auch gesagt, wie der heißt. Mit Vornamen? Ja, und mit Nachnamen. Wie, mit Nachnamen auch? Ja. Das heißt, ehrlich? Das heißt, du könntest sogar Suche gehen? Ja, könnte ich. Mhm. So, Yvonne, du schreibst einen Brief. Und du meldest dich bei mir nochmal. Ich bin interessiert daran, wie das weitergeht. Ja? Komm, alles ausprobieren. Vielleicht wird es ja alles gut. Wer weiß. Aber vielleicht wird auch alles scheiße und deswegen überlege ich, ob ich das nicht einfach sein lasse. Das ist so ein Hin und Her, weißt du? Ja, doch, den Brief schreibst du, weil du viel zu neugierig bist, das musst du machen. Okay? Okay. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Bis dann, ciao. Ich glaube, das war gerade Berlin, das klang so nach Berlin. Thorsten, 25 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hi. 25, ne? Stimmt. Ja, stimmt. Um was geht's, Thorsten? Ja, wie gesagt, ich habe meiner Mutter, also ich bin erwischt in der Stadt mit meinem Freund zusammen, wie wir uns geküsst haben und mein Nachbar hat das meiner Mutter gesagt und ich bin jetzt zu Hause rausgeflogen und bin beim guten Freund erstmal untergekommen und ja, jetzt sitze ich da. Du bist also schwul. Ja. Was die Mama nicht erahnt hat. Was die Mama nicht erahnt hat. Und jetzt hat die Mama dich rausgeschmissen. Jetzt, ja. Gibt's auch einen Papa? Nee, der ist tot. Und, ja. Das heißt, du lebst alleine bei deiner Mutter oder gibt es noch Geschwister? Ich lebte alleine bei meiner Mutter. Ja, gibt es noch Geschwister? Gibt es auch noch Geschwister? Nein, leider nicht. Also Geschwister wären mir auch schon lieb gewesen in meinem Leben, aber... Wie war denn die Auseinandersetzung mit deiner Mutter jetzt, als sie so rauskam? Sie hat mich angeschrien, du bist nicht mehr mein Sohn und ja, für mich ist das schon hart, so kurz vor Weihnachten. Jetzt habe ich vor circa 2 Stunden nochmal versucht, bei ihr anzurufen, hat sie gleich wieder aufgelegt. Ja. Ja, sie ist halt sehr konservativ, also rein katholisch erzogen ja. Und Ja, also ich möchte einfach mit meiner Sexualität offen leben können. Ja. Und also dieser Rauswurf war jetzt vor ein paar Tagen erst? Der war vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen? Ja. Das heißt, du hast auch deine ganzen Sachen da schon rausgeholt, oder wie geht das? Nee, noch nicht. Ich bin jetzt, wie gesagt, beim guten Freund untergekommen erstmal. Mhm. Aber das auch nicht lange, der will auch nur das eine von mir. Mhm. Also, das sprich Sex. Mhm. Lange werde ich es da eh nicht aushalten. Mhm. Und jetzt habe ich Angst wegen meinem Freund, weil der guckt ja eine Sendung auch regelmäßig oder hört sie im Radio. Und wenn der das jetzt erfährt, dann wird er sich wahrscheinlich auch von mir trennen. Und ach, der weiß das noch gar nicht, dein Freund? Der weiß ja, ich rede darüber auch gar nicht. Warum nicht? Nee, das ist, weiß ich nicht. Ich bin so ein schüchterner Mensch eher. Aber du bist nicht zu schüchtern, um hier im Radio anzurufen? Nee, ja. Das versteht, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Jetzt anderthalb Monate circa. Ja? Ja. Gut, das ist noch sehr, sehr frisch alles, aber ja, wenn so etwas Existenzielles, kann man ja schon sagen, passiert ist, dass du da zu Hause rausfliegst und deine Mutter da den Riesenkrieg dir erklärt, das erzählt man dem Freund. Also, wenn dir das nicht erzählst, was willst du ihm denn sonst erzählen? Willst du über das Wetter nur mit dem reden, oder wie? Nein, aber ich meine, ich liebe ihn ja so, ist, aber... Bitte? Ich liebe ihn ja so, wie er ist, und... ja, dann sollte er dich auch so lieben, wie du gerade lebst. Ja, ich habe aber Angst, ihn dadurch zu verlieren, weil warum? Ich hatte schon vorher zwei Beziehungen. Ja, warum solltest du ihn verlieren, wenn deine Mutter dich rausschmeißt? Ja, aber ich weiß es nicht. Also ich habe Angst davor einfach. Also das ist schon mal völlig albern, Thorsten, sage ich dir. Ja. Das ist das, was du, glaube ich, ganz schnell revidieren solltest, nämlich, dass du deinen Freund einweist. Er wird dir, wenn er wirklich an dir interessiert ist und dich mag und er verliebt ist, wird er dir helfen, das ist doch völlig klar in der Situation. Also das ist das Erste, was du regeln musst, da müssen wir nicht darüber diskutieren, du musst es deinem Freund sagen, Punkt, basta. Ne? So, ja, jetzt, wenn er mich dann verlässt. Ja, aber was ist denn das für ein Freund? Weil, wieso soll der dich denn verlassen, weil deine Mutter dich rausschmeißt? Was wäre denn das für ein Hansel? Entschuldige mal. Ja? Hm. So. Zweites Problem, die Mutter. 25 Jahre bist du. Warum ja. wohnst du denn überhaupt noch bei der Mama? Ja, ich war eine lange Zeit in der JVA und konnte dann erstmal zu meiner Mutter zurück. Ach so, wieso warst du in der JVA? Ich habe damals Betrugssachen gemacht, habe dafür meinen Vater abgesessen und... Ah ja. Und wie lange bist du jetzt wieder draußen? Ja, so circa 5-6 Monate. Ach so. Und ich habe eine Wohnung gefunden für mich. Noch gar nicht lange. Mhm. Mhm. Wie sieht das mit Arbeit aus? Ja, also ich gehe wahrscheinlich jetzt wieder in meinen alten Job zurück. Was ist das? Ich habe gelernt Krankenpfleger. Ja? Ja. Die Chancen sind gut, dass du wieder in den Job gehen kannst. Ja. Das bedeutet, dass du auch Geld verdienst und dir auch eine Wohnung leisten kannst. Ja. Ne? Es geht also jetzt nur darum, dass du so eine Überbrückungszeit irgendwo unterkommst. Ja. Mhm. Gut, das muss ja irgendwie zu regeln sein. Zu regulieren. Ja, aber bei dem Frieder, dem guten Freund, da möchte ich auch nicht bleiben, weil der will immer, wie gesagt, abends an mich ran und ich möchte von ihm nichts und das versteht er nicht. Gut. Ich finde, das ist jetzt erstmal noch ein Nebenproblem, wo du schläfst die nächste Zeit. Ja. Das wird schon irgendwie gehen. Ja. Ich finde viel wichtiger, dass das Verhältnis zu deiner Mutter irgendwie eine Erklärung findet. Bist du nicht super sauer auf die Frau, dass die sich so verhält? Ja, ich meine, eine Mutter ist nun mal eine Mutter und was soll ich machen? Eine Mutter ist nur Mutter. Eine Mutter ist eine Mutter. Ich muss immerhin weiterhin versuchen, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Eine Mutter ist eine Mutter, aber das heißt noch nicht, dass eine Mutter alles machen darf und dass die Mutter quasi einfach so freie Bahn hat in ihren Handlungen. Ich bin ganz empört darüber, was du erzählst. Ja. Und ich meine, du bist wirklich ein Mann von 25 Jahren. Das ist jetzt ein Schock, dass du auf der Straße stehst und auch wirklich blöd, gerade in dieser Zeit, wo das wirklich sehr schwierig ist für dich. Aber vielleicht ist das auch wirklich jetzt die Radikalchance für dich, wirklich auf eigene Beine zu kommen. Mhm. Und ich würde deiner Mutter erstmal die kalte Schulter zeigen. Wenn die Dame sich so radikal aufspielt, dann soll sie erstmal ohne Sohn leben. Vielleicht kapiert's. Weihnachten ist schwer, ja, ohne Mutterhand. Ja, für dich ist es auch schwer, klar. Aber du kannst ja nicht hinterherlaufen und betteln, ach, sei doch wieder lieb zu mir, Mama. Die Voraussetzung ist ja, dass sie erstmal dein Leben akzeptiert. Und das wird sie jetzt, wenn die so hart drauf ist, wird ihr das innerhalb von einer Woche nicht lernen. Also du meinst, das regt sich wieder, Das weiß ich nicht, ich kenne deine Mutter nicht, ich weiß nicht, was für eine starke Persönlichkeit das ist. Ja, sie ist sehr rabiat und schlägt auch öfter schon mal um sich und... Ja. ist schon derb mit ihr. Nicht einfach. Ob sich das widerlegt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du ihr nicht hinterherlaufen sollst und und auch nicht um Mitleid bitten solltest, sondern dass du jetzt dein eigenes Leben leben musst. So hart das für dich jetzt auch ist und so traurig das auch ist. Und ich hoffe sehr, dass deine Mutter sich besinnt. Ja. Wenn sie sehr christlich orientiert ist, sollte sie sich eines anderen besinnen, nämlich ihren Sohn lieben, so wie er ist. Ja, aber als Katholik Homosexualität, damit kommt sie halt nicht so klar. Ja, da muss es lernen. Da muss es lernen. Punkt. Da gibt's auch nichts mehr zu diskutieren. Da muss es halt lernen. Es gibt genug Katholiken, die auch sehr, sehr gut damit zurechtkommen und das auch mit ihrem Glauben in Einklang bringen können. Also sollte ich lieber warten, bis sie sich bei mir... Ja, will. Absolut. Absolut. Mhm. Jetzt musst du sehen, dass du deine Sachen da rauskriegst. Dann gibt es nochmal einen Kontakt, eine Konfrontation. Mhm. Wie wird das gehen? Hast du da schon Gedanken drüber gemacht? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Gut. Dann musst du deinen Freund... Wie alt ist dein Freund? Der ist 24. 24, hat er eine eigene Wohnung? Nein, der wohnt auch noch zu Hause. Ja, gut. Jetzt informiere so schnell wie möglich deinen Freund. Vielleicht hat er das ja sogar jetzt gehört, wenn du sagst, er verfolgt diese Sendung ab und zu. Und vielleicht wird er auch ganz böse sein, dass du ihm noch nichts erzählt hast. Ja. Und ihr werdet zusammen irgendeine Lösung finden, wie du vor allen Dingen, wo du wohnst, die nächsten Monate, bis du eine eigene Wohnung hast. Ja. Also es ist jetzt eine harte Zeit, da musst du jetzt durch. Aber das ist schwer. Ja, lauf bloß nicht der Frau hinterher. Ich finde, es ist entsetzlich, was sie gemacht hat. Hm. Thorsten. Ja, gut. Also, toi toi toi und ruf deinen Freund so schnell wie möglich an und sag's ihm. Ja, hast mir sehr geholfen. Danke. Ich hoffe. Tschüss, Thorsten. 1.36 Uhr und 36 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 37 Sekunden, hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier live im Radio, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Nächste Anruferin ist Sandra und Sandra ist 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Sandra, was geht's denn? Es geht um Folgendes. Ende November habe ich mit meinem Freund Schluss gemacht. Mhm. Und jetzt ist mir klar geworden, dass ich ihn liebe, dass ich ihn vermisse und dass ich ihn zurückhaben möchte. Wie lange wart ihr denn zusammen? Ein Jahr und 2 Monate ungefähr. Immerhin. Mhm. Und jetzt ist dir erst klar geworden, dass du ihn liebst? Das war dir vorher nicht so klar? Es war mir schon irgendwo klar im Unterbewusstsein, aber... ich habe es ihm nie wirklich gezeigt. Mhm. Und warum hast du Schluss gemacht? Wegen seiner permanenten, aber dennoch begründeten Eifersucht. Aber dennoch begründeten Eifersucht? Mhm. Was hast du denn gemacht? Also es war so, im Sommer diesen Jahres hatten wir ein Fest von unserer Firma. Mhm. Und da sollte er auch eigentlich mitkommen. Am Tag zuvor haben wir uns gestritten und ich habe gesagt, mit der Laune nehme ich dich nicht mit, kannst zu Hause bleiben. Mhm. Ich bin dahin, wollte Party machen, habe einiges getrunken. Dann dort einen Arbeitskollegen kennengelernt, der kommt aus dem Süden Deutschlands. Und... wie gesagt, einiges über den Durst getrunken. Wir wollten dann Zigaretten holen, sind dann durch ein Wäldchen gegangen und... Du und der Arbeitskollege? Genau. Mhm. Und da war dann eine Bank, eine kleine Parkbank und... Ach nein. Bitte? Ach nein, sagte ich. Ja. Auf die man sich dann gesetzt hat. Ganz genau. In lauschiger Sommernacht. Genau, aber ich hatte keine romantischen Hintergedanken dabei. Es war einfach nur, ich war sturzbetrunken und ja, er auch. Nur die Hintergedanken hatte er. Er fing dann eben an, mich zu küssen und beziehungsweise erst an, mich zu kitzeln, wollte mich dann küssen. Und hast du ihn geküsst? Ich hab mich nicht gewehrt, aber richtig erwidert. Ich kann mich auch gar nicht mehr großartig dran erinnern, aber ich glaube, weder ihm gezeigt zu haben, dass ich das will, noch dass ich es wirklich erwidert habe. Vielleicht habe ich es im ersten Moment zugelassen, aber so richtig erwidert habe ich es, glaube ich, nicht. Aber der Mund war auf. Ja. Ja. Das reicht ja schon aus. So, weiter. Was noch für Beispiele? Das war das einzige Beispiel. Die Sache war einfach die, dass ich von ihm vergewaltigt wurde an diesem Abend. Und von dem Arbeitskollegen? Ganz genau. Und er hat einfach nicht aufgehört. Und ich konnte mich auch nicht großartig wehren. Und es war auch ziemlich weit ab von dem Platz, wo die Kollegen gefeiert haben. Also es war dann nicht mehr auf der Bank? Das war nicht mehr auf der Bank, nein. Das war dann auf dem Boden. Ich hatte dann auch noch so einen Top an, mein Rücken war zerkratzt. Und. Aber gerade hast du erzählt, dass du so betrunken warst, dass du dich gar nicht mehr erinnerst, ob du da richtig geküsst hast. Ich kann mich nicht erinnern, wie es war, ob ich das nun erwidert habe oder nicht. Aber ich weiß, dass ich vergewaltigt worden bin. Woher weißt du das, wenn du es eigentlich nicht weißt, wissen kannst? So war es nicht gemeint. Ich weiß diesen Moment nicht mehr. Ich weiß nicht, dass ich es erwidert habe. Daran kann ich mich einfach nicht erinnern. Ich glaube es einfach nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mich wirklich nur noch daran erinnern, dass ich einfach... Weißt du, Sandra, vergewaltigt worden bin. Ich frage jetzt schon kritisch nach. Weil ich finde, dass man mit dem Wort vergewaltigen oder vergewaltigt worden zu sein sehr vorsichtig umgehen sollte, weil dahinter etwas ausgesprochen Schlimmes, etwas ausgesprochen Gewalttätiges steckt. Es war ausgesprochen gewalttätig. Ich habe Nein gesagt. Das kommt mir alles so komisch vor. Gerade sagst du, getrennt deshalb, er war begründet eifersüchtig. Und dann erzählst du genau, mir erst... Genau, weil ich ihm hinterher erzählt habe, dass ich ihn betrogen habe. Ich hatte einfach nicht den Mut. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich bin vergewaltigt worden. Ich habe das versucht zu verdrängen. Ich habe, indem ich das gesagt habe, habe ich das Gefühl gehabt, stark zu sein und dass ich das wollte. Aber es war nicht so. Mhm. Die Sache ist ja auch die, mein Rücken war zerkratzt. Mein Freund hat mich danach 4 Wochen lang nicht mehr nackt gesehen. Ich habe nicht mehr mit ihm geschlafen. Ja. Und in der Nacht, ich wäre sofort nach Hause gefahren. Ich bin ja auch nicht mehr zurück zum Zelt gegangen. Ich habe mich ins Auto gesetzt. Ich habe gewartet, bis ich einigermaßen nüchtern war. Und morgens um 6:30 bin ich dann losgeprescht. Wann ist das vorgefallen? War im Juni. Nee, um wie viel Uhr das passiert ist ungefähr? Das war ungefähr 2 Uhr. Hast du so lange im Auto gesessen? Ja, mein Freund hat mich in der Nacht dann auch noch angerufen, weil er wohl dachte, ich komme nach Hause. Aber ich habe gesagt, ich schlafe hier, da waren Festzelte aufgebaut und denn... Warum bist du dann nicht direkt zur Polizei gefahren? Ich hatte einfach Angst und ich habe mich so schuldig gefühlt. Weil im Prinzip hätte es nicht passieren müssen, denn mein Freund sollte eigentlich mitkommen. Sandra, du entschuldigst, wenn ich da so eher skeptisch drauf reagiere. Ich möchte dir nicht Unrecht tun. Und ich kann aber diese Reaktion, die kann ich... Genau das ist das, wovor ich Angst gehabt habe. Weißt du, warum ich das auch so gerade empfunden habe? Weil du am Anfang so erzählt hast, ich war betrunken, ich weiß gar nicht genau, was passiert ist. Ich kann das alles gar nicht einordnen. Daher war ich gerade jetzt so ein bisschen skeptisch. Kann sie sich dann überhaupt genau daran erinnern? Oder ist vielleicht doch was passiert? Einfach und du siehst das im Nachhinein vielleicht eher in dieser Richtung? Weißt du, ich formuliere dir meine Skepsis, damit sie dann auch weg ist. Ich will dir ja nicht Unrecht tun. Deswegen reden wir ja auch miteinander. Wem hast du das denn danach noch erzählt? Jetzt im Prinzip niemandem außer jetzt meinem Freund, nachdem ich, also im Dezember, Anfang Dezember habe ich ihm erzählt. Ja. Weil ich ihm erklären wollte, warum ich in letzter Zeit so komisch ja. war. Warum wir uns so oft gestritten haben und warum wir nicht mehr miteinander geschlafen haben. Ja. Und dann hast du ihm das so erzählt, wie du es mir auch gerade erzählt hast. Mhm. Wie war seine Reaktion darauf? Er ist ziemlich geschockt reagiert und meinte dann, das Schwein hätte so anzeigen müssen und naja. Aber er hat sie geglaubt. Ja. Mhm. Aber dennoch hast du Schluss gemacht mit ihm. Warum hast du Schluss gemacht? Das war ja bevor er das wusste. Ich war nach der Arbeit einen Tag einkaufen. Das war der letzte Donnerstag im November. Ich glaube, das war der 28. Mhm. Und ich kam zurück. Er steht in der Küche und seitdem ich halt erzählt habe, ich bin fremd gegangen. Moment. Eins am anderen. Als du Schluss gemacht hast, wusste er aber schon von der Vergewaltigung? Nein. Ach so, das hast du dann danach erst erzählt? Ja. Warum hast du Schluss gemacht? Wegen eben dieser Eifersucht. Er hat mich kontrolliert bis aufs Messer. Ich kam an diesem Tag nach Hause, ungefähr eine Stunde später als gewöhnlich. Und er stand hier bei uns in der Küche, also wir wohnen auch zusammen. Mhm. Okay, ich kann mir schon vorstellen, dass er sehr eifersüchtig war, weil da irgendetwas vorgefallen war, was er nicht kapiert hat. Mhm. Aber dann verstehe ich es nicht, dass du, um die Beziehung zu retten, dann doch nicht früher ihm das gesagt hast. Ich konnte nicht. Mhm. Jetzt ich habe es nicht mal meiner Mutter erzählt, ich konnte es niemandem erzählen. Mhm. Nachdem du ihm das erzählt hast, hast du das Gefühl gehabt, dass er wieder mehr auf dich zugeht und dass eure Beziehung vielleicht sogar dann danach noch eine Chance jetzt wieder hat? Nein, im Gegenteil. Warum? Jetzt müsste ihm doch alles klar sein, dein für ihn seltsames Verhalten. Er sagt einfach, ich habe ihm zu weh getan und ich habe ihn eiskalt abblitzen lassen. Er kam ja, nachdem ich Schluss gemacht habe, noch zweimal an und wollte reden und er hat einfach gesagt, ich lasse es nicht mit mir machen und wir haben nur gestritten und er will einfach nicht mehr. Er gibt so, mir keine Chance mehr. Also es ist einmal vorgefallen, dass du mit einem anderen Mann irgendwie in Kontakt kamst, welches dann nach deiner Darstellung in einer Vergewaltigung endete. Warum war er denn darüber hinaus dann so eifersüchtig? Es gab doch danach keine Vorfälle mehr oder auch noch andere, harmlosere für dich. Es ist einfach so, dass ich mich halt ziemlich gut mit Jungs verstehe. Mhm. Aber ich habe ihn niemals betrogen. Und niemals einen Gedanken daran verschwendet. Mhm. Was heißt, ich verstehe mich mit Jungs gut? Heißt das, dass du schon viel Kontakt hattest, so auch die letzten Monate, bevor ihr Schluss gemacht habt, hast du da Kontakt gehabt mit anderen Jungs? Also ich meine jetzt keinen sexuellen, sondern einfach so viel Kontakt gehabt. Ja. Mhm. Und das hat er nicht einordnen können und war immer skeptisch, na, da ist vielleicht irgendwas. Ja. Warum hast du denn dann immer, wenn du schon gemerkt hast, das ist für ihn sehr schwer, warum hast du denn diese Kontakte gesucht? Ich habe sie ja nicht gesucht, diese Kontakte, die waren ja schon da, bevor wir überhaupt zusammen waren. Was heißt denn überhaupt so Kontakte zu Jungs? Was bedeutet das? Es sind für mich einfach Kumpels und wenn ich habe in meinem Handy halt mehr Jungs drinstehen, als ich Mädels drinstehen habe. Und mit denen hast du dich dann auch alleine schon mal getroffen? Nein, das nie. Das nie? Mhm. Mm-mm. Also wenn dann nur immer so in der Gruppe, in der Clique? Ja. Hat dich das auch angenervt, dass dein Freund da immer so eifersüchtig war? Ja, natürlich, weil in meinen Augen gab es ja keinen Grund. Mhm. Denn im Prinzip habe ich ja nichts gemacht. Obwohl, wenn ich mich halt in seine Lage oder nun in seine Lage versetze, dann ist es für mich alles klar. Mhm. Und hast dich ihm gegenüber auch noch verständlicherweise ab Sommer dann zugeknöpfter gezeigt und auch warst ein bisschen abweisender. Ja. Das heißt, ihr habt auch kaum mehr miteinander geschlafen? Ja. Kaum oder gar nicht mehr? Kaum. Ab und zu kam es vor, aber ich konnte mich halt nicht mehr so fallen lassen wie sonst. Mhm. Also es war für mich immer so ein Muss, so nach dem Motto, ja, ich muss ihm jetzt mal was Gutes tun und dann habe ich es halt gemacht und genauso hat er es dann auch empfunden. So, dann prasselten auf ihn so ganz viele Sachen ein. Eben einmal so die Wahrnehmung, dass du viel mit Jungs irgendwas unternimmst und dann eben auch die Erfahrung, dass du keine Lust mehr auf Sex mit ihm hast. Ja. Ne? Und das wird dann wahrscheinlich so auf, ja, sich so zusammengebraut haben bei ihm. Ja. Mhm. Aber dennoch hast du Schluss gemacht. Mhm. Wie gesagt, einfach weil ich möchte immer die Starke sein. Mhm. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann versuche ich immer zu bestimmen. Und ich möchte einfach nicht als Schwache dastehen. Mhm. Und vielleicht irgendwie in dem Moment habe ich gedacht, das ist jetzt das Richtige. Und du machst jetzt mit dem Kerl Schluss, der hat dich nicht zu kontrollieren. Ich gehöre mir und ich muss mein Leben leben. Und was hat der an meinem Handy zu suchen? Warum darf ich nicht nach der Arbeit einkaufen gehen? Also das ist ja schon mal eine ganz gute Selbsteinschätzung und somit auch Selbsterkenntnis oder auch eine selbstkritische Erkenntnis. Du musst nicht immer die Starke sein, vor allen Dingen nicht in einer Beziehung, wenn du einen Menschen respektierst und mit dem einen gleichwertigen Kontakt haben möchtest. Da musst du nicht die Starke sein. Andererseits warst du ja auch nicht die Starke und hast ihm das nicht erzählt. Ne? Da hättest du ja viel sich auch retten können. Jetzt liegt das ja noch gar nicht so lange zurück, dass du ihm das erzählt hast. Hm. Habt ihr danach nochmal Kontakt gehabt? Ja, wir sind zusammen in einer Klasse. Ach so, in der Berufsschule. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, Sandra. Ich möchte, dass du jetzt gleich erstmal mit meinem Psychologen einige Worte redest. Dann würde ich es gut finden, und mein Psychologe, der Johannes, wird dir da sicher auch noch ein paar Tipps geben, dass du dich jetzt in der nächsten Zeit psychologisch beraten lässt, um einmal mit dem Erlebnis, was du geschildert hast, erstmal selbst zu Rande zu kommen. Ich glaube, dass dann in dieser psychologischen Beratung du auch einen Gesprächspartner findest, um zu beraten, wie du dich auch nochmal deinem Freund gegenüber öffnen könntest. Und es vielleicht nochmal versuchen könntest, um ein Verständnis zu bitten und es ihm darzulegen, was passiert ist. Ne? Also einmal weiß er das ja jetzt auch, als du damals Schluss gemacht hast, Ende November, hat er da sehr, sehr traurig reagiert? Ja, er war total fertig. Er hat seinen besten Freund angerufen, ist dann mit ihm in die City Dortmund gefahren. Und ja, das heißt also, dass er dich schon auch noch sehr lieb hat. Das hat er ja auch gesagt. Mhm. Er hat gesagt, sag mal, ich liebe dich noch, aber nicht mehr so wie am Anfang. Mhm. Ich habe gesagt, gib mir jetzt noch eine Chance und jetzt steht diese Lüge nicht mehr zwischen uns und vielleicht wird jetzt alles wieder gut. Mhm. Und daraufhin hat er gesagt, ich brauche Zeit. Gut, das ist doch schon mal ein Satz. Ich höre, dass er dich noch lieb hat, dass er dich liebt. Und wenn du dich jetzt erstmal ein bisschen geordnet hast, besteht vielleicht auch wirklich die Chance, dass ihr nochmal zueinander findet. Jetzt möchte ich erstmal, dass du mit meinem Psychologen redest. Mhm. Ja? Du legst auf und der Johannes ruft dich an. Und ich bitte nochmal um Entschuldigung, wenn ich gerade so ein bisschen skeptisch war. Aber das ist ja auch okay, das muss man ja auch sein, um richtig offen reden zu können. Okay. Ja? Gut, Sandra, du legst auf und der Johannes ruft dich an. Mhm. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Heinz ist hier. Heinz ist 59 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Heinz, um was geht's? Ja, ich bin durch Schicksalsschläge schwer krank geworden. Und wenn das Weihnachtsfest naht, das war ja gestern die Sendung bei dir, ja, dann graut es mir davor. Seit 1998 bin ich also jedes zweite Jahr im Krankenhaus gekommen, meistens im September, und war immer ein halbes Jahr drin. Und ich sag mir immer... Wie, du warst immer seit 98 quasi im Krankenhaus? Ja, jedes Jahr. Heiligabend? Jedes zweite Jahr, bis jetzt sogar. Ich bin dieses Jahr erst wieder rausgekommen aus dem Krankenhaus. Heiligabend im Krankenhaus? Ja, und ich bin reingekommen im September und war Heiligabend und Ostern bis zum Karneval immer im Krankenhaus. Ach du liebe Gott, was ist denn los? Was ja, denn? Ich habe also... Ich bin erstens mal bin ich sehr nervenkrank. Und dann durch die Nervenkrankheit bin ich hautkrank geworden, habe ich sehr viele Freunde verloren, nur meine Frau hat damals zu mir gehalten. Und dann hat meine Mutter sich mit 19 war ich, die hat sie sich das Leben genommen, und 3 Monate später kriegte mein Vater einen Schlaganfall und dann kriegte ich noch Kehlkopfkrebs dabei. Ich habe den also 3 Jahre noch gepflegt und dann bin ich schwer nervenkrank geworden. Dann musste man mir alle Zähne ziehen. Dann habe ich geheiratet, habe ich eine Tochter bekommen, die hatte neurogene Muskelatrophie. Das ist eine Stoffwechselerkrankung vom Kleingehirn zu den Beinchen, die haben also bis zum 5. Lebensjahr nicht gelaufen. Also ich merke schon, ehe du weitererzählst, dass du vom Schicksal wirklich gebeutelt bist. Dann bin ich schwer hautkrank geworden, das ist ein Pemphigus. dieser Pemphigus heißt Pemphigus Siboris Ultra Ascher. Ich konnte in Duisburg in keiner Klinik geholfen werden, in Düsseldorf nicht, in Aachen nicht. Und war 3 Jahre hintereinander in Davos in der Schweiz, habe dann ein Cortison bekommen. Dieses Cortison hat mich von 55 Kilo auf 120 Kilo gebracht. Heinz, jetzt rollen wir gar nicht mal die Krankheitsgeschichte ganz auf. Ich merke schon, dass es dir wirklich verdammt schlecht geht. Und jetzt mittlerweile habe ich meine Frau verloren. Die hat Bauchspeicherkrebs gehabt, die ist nie krank gewesen. Mit 50 habe ich die verloren. Und mittlerweile, ich bin auch schwer zuckerkrank, ich habe mittlerweile vor 2 Jahren ein Bein verloren und war dieses Jahr schon wieder im Krankenhaus. Jetzt ist das gesunde Bein auch so weit, habe ich schon wieder 3 Zehen abgenommen. Dann hatte ich du wirst dieses Jahr Weihnachten nicht im Krankenhaus sein? Im September fing mein Darm wieder an. Ich hatte nämlich mal einen schweren Darmschimmel und Speiseröhre und Darmschimmel. Ich konnte nicht mehr essen. Ich musste also Astronautenkost nehmen mit Suppe, musste ich wieder hochgepäppelt werden und das fing jetzt schon wieder an. Ich hatte jetzt schon wieder Angst, dass ich, das Jahr ist noch nicht vorbei, ich bin also erst seit Februar dieses Jahres aus dem Krankenhaus und jedes Mal. Hör mal, Heinz, ich muss eben unterbrechen. Ja. Ich bin völlig platt von dem, was du erzählst. Ja. Und also, wirklich. Lass mich einfach mal ein bisschen fragen. Weil das ist ja eine solche ungeheure Anhäufung von schlimmen Sachen, die man ja gar nicht jetzt als Zuhörer verkraften kann. Nein, ich wollte mich schon ein paar Mal bei dir melden, mal darüber sprechen, wenn ich so höre, wenn andere lass mich schön, ne? Ja, das glaube ich, dass du das dann denkst. Wir halten mal fest, dass du wirklich ein schwerst kranker Mann bist. Ja. Die Einzelheiten haben wir gerade schon in Ansätzen gehört. Jetzt erzähle mir mal, wie du vorhast, nächste Woche den Heiligen Abend zu verbringen. Also Heiligabend bin ich schon mal alleine und dann gehe ich abends um 22 Uhr in die Christmitte. Ja. Weil ich praktizierender Katholik bin und am ersten Feiertag wird es ja wahrscheinlich, ich habe eine Tochter, die kommt aus Köln. Ja. Und die geht am Heiligen Abend zu ihrem Patenkind, dann kommt sie am ersten Weihnachtstag und dann gehen wir irgendwo essen und dann wollen wir nachmittags, wenn ich kann, in die Eisrevue, in die Gruga und den zweiten Weihnachtstag fährt sie wieder nach Hause. Aber ich bin froh, wenn die Feiertage vorbei sind. Das ist ein Kreuz für mich. Moment. Das sind doch eigentlich schöne Vorhaben, die du gerade gesagt hast. Aber die Christmette. Das hält nur Stunden an und dann ist das so schlimm, dann ist alles wieder als wie vergangen, vergessen. Gut, aber es hält nur Stunden an. Aber es könnte ja sein, und so sieht es ja aus, dass das ein paar schöne Stunden werden. Und wenn du sagst, ich gehe essen, das heißt, du kannst dich auch noch rausbewegen, ich gehe in die Kirche, du bist nicht bettlägerig, ich muss nicht im Bett liegen bleiben. Nein, ich kann aber nur stundenweise meine Prothese tragen, weil durch meine Hautkrankheit immer alles offen geht und wund ist. Ne? Aber dennoch, in all dem Leid sind das ja ein paar schöne Sachen, die du ja vor dir hast. Ja, aber trotzdem, es kommt einfach alles hoch und ich kann gar nicht mehr vergessen. Das ist ganz furchtbar. Wie war das denn voriges Jahr, Heiligabend im Krankenhaus? Wie wurde das da gefeiert? Da wurde gar nicht gefeiert. Da haben die Schwestern haben dann, die Mittagsschicht hat dann einige Patienten ins Schwesternzimmer gesetzt und dann haben die da ein paar CDs laufen lassen, dann gab es Tee und Plätzchen. Ich habe nur geheult, ich habe da gar nichts gegessen. Dann haben sich 2 Ärzte zu uns gesetzt, weil die mussten beobachten, wenn einer mal irgendwas passiert, wenn ich mich zum Beispiel aufrege oder so, dann ist das gefährlich. Ne? Also das waren schon sehr traurige Stunden dann vorgestern. Ja, und ich habe schon mal einen Herzinfarkt gehabt und dann sind sie natürlich vorsichtig, die wissen ja auch alles. Ne? Und dieses Jahr meine 3 Zehen mitgenommen bekam im Februar, da wollte ich mich mit Insulin umbringen. Da hat meine Tochter das erfahren und dann hat sie den Oberarzt geschaltet und dann haben die mich in einem Zimmer reingelegt, wo eine Fernsehkamera war. Ach du lieber Gott. Und dann kam ein Narkosearzt zu mir und hat gesagt, Sie sind hier richtig, Sie können sich ruhig umbringen, wir holen Sie wieder hoch, Sie sind hier im Krankenhaus und die Folgen, die sind so schlimm, die haben Sie dann selber zu tragen. So, jetzt sollen wir mal nicht zurückgucken, wenn es auch noch so schlimm alles war. Jetzt wünsche ich dir von Herzen, Heinz, bei allem Mitgefühl für das, was du gesagt hast, was dein Leben und dein Schicksal betrifft, ich wünsche dir dennoch einige schöne Stunden nächste Woche. Ein paar schöne Stunden in der Kirche, ein paar besinnliche Stunden und auch wenn du mit deiner Tochter unterwegs bist und wenn ihr auch zu der Revue geht. Ja, danke. Von ganzem Herzen alles Gute, lieber Heinz, und halt die Ohren steif und genieße das Schöne, was es zu erleben noch gibt. Ich möchte nur noch zwei Sätze sagen. Ich möchte dich herzlich beglückwünschen zu deiner Auszeichnung für das Bundesverdienstkreuz. Ich habe das gehört, keiner hat mal darüber gesprochen, um dich Dankeschön. Und deinem Team zu gratulieren. Das ist sehr lieb von dir, stimmt. Du bist der Erste hier in der Sendung. Ich wünsche dir alles Gute und du hast das auch verdient. Und ich gucke deine Sendung schon 7 Jahre. Ja. Ich bin jetzt froh, dass ich mal durchgekommen. Macht weiter so auf dein Team. Ich werde auch alles weiter klar. gucken jede Nacht. Danke, Heinz. Schöne Feiertage. Danke. Und einen guten Rutsch. Tschüss, ja auch, tschüss. In der Technik und der Paparitz, morgen wieder im Radio und im Fernsehen mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne, gute Nacht und alle. Tschüss, bis morgen.